Der tägliche Stoiker. Von allen Menschen ruhen nur diejenigen in sich, die sich Zeit für Philosophie nehmen. Nur sie verstehen es zu leben. Sie geben sich nicht bloß damit zufrieden, gut durch ihre Tage zu kommen, sondern genießen jedes Lebensalter. Die Früchte der Vergangenheit bewahren sie. Nur einem undankbaren Menschen würde es misslingen zu erkennen, dass diese großen Architekten ehrwürdiger Gedanken für uns ins Leben gerufen wurden und einen Weg des Lebens für uns entworfen haben. Seneca. Innere Stärke und Belastbarkeit. Eine starke Seele ist besser als Glück. Die Seele, die sich von der Vernunft leiten lässt, ist stärker als jedes Schicksal. Sie lenkt allerorten ihre eigenen Geschicke, und sie selbst ist der Grund für ein glückliches oder unglückliches Leben. Seneca, Moralische Briefe. Cato der Jüngere hatte genug Geld, um sich in kostbare Gewänder zu hüllen. Doch oft lief er barfuß durch Rom, und es kümmerte ihn nicht, was die Leute, an denen er vorbeilief, über ihn dachten. Er hätte sich das delikateste Essen leisten können, doch er zog eine einfache Kost vor. Und ob es regnete oder übermäßig heiß war, er unterließ es, seinen Kopf zu bedecken. Warum hat er sich diese simplen Erleichterungen nicht gegönnt? Weil Cato seine Seele darin üben wollte, stark und belastbar zu sein. Vor allem aber erlernte er Gleichgültigkeit, eine Haltung des »Komme, was wolle«, die ihm ebenso bei der Armee im Schützengraben diente wie im Forum und im Senat, in seinem Leben als Vater und als Staatsmann. Seine Übungen bereiteten ihn auf jegliche Umstände und Widrigkeiten des Schicksals vor. Wenn wir unseren Übungen und Vorbereitungen nachkommen, fühlen wir uns vielleicht ebenso gestärkt. Die Schule des Philosophen ist ein Krankenhaus. Männer, der Vorlesesaal eines Philosophen ist ein Krankenhaus. Wenn du hinausgehst, solltest du keine Freude verspüren, sondern Schmerz, denn es geht dir nicht gut, wenn du hineingehst. Epiktet, Lehrgespräche. Hast du dich jemals einer Physiotherapie oder Reha unterzogen? Egal, was der Name besagt oder wie viele Patienten du dort gesehen hast, die Massagen erhielten, dies ist kein Ort, wo man zum Spaß hineingeht. Tatsächlich tut die Heilung weh. Der Therapeut weiß ganz genau, wo er Druck ausüben und welchen Stellen er Stress aussetzen muss, damit er den Patienten dort stärken kann, wo er schwach ist, und die Stellen stimuliert, die verkümmert sind. Die stoische Philosophie ist diesem Vorgehen nicht unähnlich. Manche Beobachtungen oder Übungen werden dich an deinen Schwachstellen treffen. Nimm es nicht persönlich. Es soll wehtun. Nur so wirst du den Willen entwickeln, die vielen Schwierigkeiten im Leben auszuhalten und weiterzumachen. Zunächst ein hartes Wintertraining. Wir müssen uns einem harten Training für den Winter unterziehen und uns nicht in Dinge stürzen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Epiktet, Lehrgespräche. Bevor die moderne Kriegsführung einzog, pflegten Armeen, sich im Winter aufzulösen. Krieg war nicht eine endlose Kampfhandlung, wie wir es heute kennen, sondern eher eine Reihe von Überfällen und hier und da mal eine entscheidende Schlacht. Wenn Epiktet sagt, dass wir ein hartes Wintertraining brauchen, sprach er sich vor allem gegen die Idee aus, dass es so etwas wie Teilzeitsoldaten gibt oder irgendeine Art von Teilzeitberuf. Um einen Sieg zu erlangen, muss man jede Sekunde und jedes Mittel auf Vorbereitung und Übung verwenden. LeBron James macht keine Sommerpause. Er arbeitet in der Zeit an anderen Facetten seines Spiels. Die Soldaten der US-Armee trainieren Tag und Nacht, auch wenn sie nicht im Einsatz sind, um sich darauf vorzubereiten, wenn sie in ein Kriegsgebiet kommen. Wenn sie dann in den Krieg ziehen, kämpfen sie, bis es vorbei ist. Das Gleiche gilt für uns. Wir können nicht bloß halbherzig leben. Wir können keine Auszeit nehmen, noch nicht einmal ein freies Wochenende. Wir müssen uns andauernd darauf vorbereiten, was das Leben uns noch vorsetzen wird. Und wenn es soweit ist, sind wir bereit und hören erst auf, wenn wir die Lage gemeistert haben. Wie kannst du wissen, ob du noch nie geprüft worden bist? Ich halte dich für bedauernswert, weil du noch kein Unglück erlebt hast. Du bist ohne Widersacher durchs Leben gegangen. Niemand kann jemals wissen, wozu du fähig bist, auch nicht du selbst. Seneca von der Vorsehung. Die meisten Menschen, die in ihrem Leben schwierige Zeiten durchstehen mussten, erinnern sich später mit Stolz daran. Das waren noch Zeiten, sagen sie vielleicht, obwohl ihre Lebensumstände jetzt viel besser sind. Ach, wie gern wäre ich wieder jung und hungrig, seufzen andere. Das war das Beste, was mir je hätte passieren können. Oder ich würde nichts daran ändern wollen. So schwer diese Zeiten auch waren, letzten Endes waren es prägende Erlebnisse. Sie machten die Menschen zu denen, die sie heute sind. Es gibt noch einen weiteren Vorteil solcher Erfahrungen. Wenn man Widrigkeiten erlebt und überlebt hat, kennt man auch seine eigenen Fähigkeiten und seine innere Stärke. Eine solche Herausforderung zu meistern gibt uns Kraft und Antrieb, denn man weiß, dass man auch in Zukunft einen ähnlichen Schicksalsschlag wird überstehen können. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, sagte Nietzsche. Wenn die Dinge heute also so aussehen, als würden sie sich zum Schlechten hin entwickeln oder als ob dein Blatt sich wendet, mache dir keine Sorgen. Vielleicht wird dies eine jener prägenden Erfahrungen, für die du später dankbar sein wirst. Konzentriere dich nur auf das, was dein ist. Denke daran, wenn du das, was von Natur aus sklavisch ist, für frei hältst und das, was nicht deins ist, für deines hältst, wirst du gefesselt und unglücklich sein. Du wirst sowohl die Götter beschuldigen als auch andere Menschen. Aber wenn du nur das für deines hältst, was tatsächlich dir gehört, und das, was anderen gehört, als wahrhaftig nicht deines, dann wird niemand dich mehr zwingen oder aufhalten können. Du wirst niemanden mehr beschuldigen können. Du wirst nichts mehr gegen deinen Willen tun. Du wirst keine Feinde haben. Niemand wird dir schaden, denn kein Schaden kann dir etwas anhaben. Epiktet, Enchiridion. Nachdem der amerikanische Air Force-Kapitän James Stockdale über Vietnam abgeschossen wurde, verbrachte er 7,5 Jahre in diversen Gefangenenlagern. Er wurde brutaler Folter ausgesetzt, doch er widersetzte sich stets. Einmal, als seine Wärter vorhatten, ihn zu zwingen, in einem Propagandavideo aufzutreten, verletzte er sich selbst schwer, um dies zu verhindern. Als Stockdales Flugzeug getroffen wurde, sagte er sich selbst, dass er nun in die Welt Epiktets eintrete. Er meinte damit nicht, dass ihm ein Philosophieseminar bevorstand, sondern er wusste, was ihn nach seinem Absturz erwartete. Er wusste, dass es nicht einfach sein würde, zu überleben. Als Jim Collins ihn für den Business-Klassiker Good to Great interviewte, erklärte Stockdale, dass es eine Gruppe gab, die in dem Gefangenenlager am meisten Probleme hatte. Das waren die Optimisten, diejenigen, die sagten, bis Weihnachten sind wir hier wieder raus. Dann kam Weihnachten und nichts geschah. Also sagten sie, bis Ostern sind wir hier raus. Aber Ostern kam und ging ebenfalls vorbei. Ebenso war es an Erntedank und dann wieder an Weihnachten. Schließlich starben sie an gebrochenem Herzen. Doch Stockdale hielt durch und er schaffte es schließlich rauszukommen. Er unterdrückte seine Wünsche und konzentrierte sich einzig und allein auf das, was unter seiner Kontrolle war. Er selbst. Sie können dich in Ketten legen, aber du kannst meine Beine fesseln, aber noch nicht einmal Zeus hat die Macht, meinen freien Willen zu brechen. Epiktet, Lehrgespräche. Es heißt, Epiktet sei sein Leben lang gehumpelt, weil er als Sklave angekettet worden war. 2000 Jahre später wurden auch James Stockdale die Beine festgekettet. Zudem wurden ihm die Arme auf dem Rücken gefesselt und er so zur Decke gezogen, wodurch ihm etliche Male die Gelenke ausgekugelt wurden. Der spätere Senator John McCain war ebenfalls Gefangener dort und wurde Opfer ähnlicher Foltermethoden. Da er einen berühmten Vater hatte, bekam McCain mehrmals das Angebot, seine Männer zurückzulassen und früher aus dem Gefängnis entlassen und nach Hause geschickt zu werden. Auch er hielt an seinem freien Willen fest und lehnte es ab, dieses verlockende Angebot anzunehmen, obwohl es den Verlust physischer Freiheit bedeutete, nach der er sich bestimmt sehnte. Keiner dieser Männer knickte ein. Niemand konnte sie dazu bringen, ihre Prinzipien aufzugeben. Darum geht es. Man kann dich in Ketten legen, aber niemand hat die Macht, dein Wesen zu verändern. Selbst angesichts der schlimmsten Folter und Qualen, die Menschen sich gegenseitig antun können, hat niemand die Macht, unsere Gedanken zu beeinflussen und unseren freien Willen zu brechen, wenn wir nicht dazu bereit sind. Unsere heimliche Kraft. Bedenke, wer du bist. Vor allem ein Mensch. Und du trägst keine größere Macht in dir als deine Entscheidungsgewalt, die alle anderen Dinge beherrscht und keinem anderen Meister unterworfen ist. Epiktet, Lehrgespräche. Der Psychologe Viktor Frankl verbrachte 3 Jahre als Gefangener in diversen Konzentrationslagern, darunter auch Auschwitz. Seine Familie und seine Frau waren getötet worden, sein Lebenswerk war zerstört. Ihm war alles genommen worden. Er hatte im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr. Doch nach einigem Nachdenken stellte er fest, dass er noch eines besaß: die Fähigkeit festzulegen, was dieses Leiden zu bedeuten hatte. Das konnten ihm noch nicht einmal die Nazis nehmen. Frankl stellte zudem fest, dass er seiner Situation auch positive Seiten abgewinnen konnte. Ihm bot sich die Gelegenheit, seine psychologischen Theorien weiterhin auszuprobieren und zu erforschen und vielleicht zu revidieren. Er konnte immer noch anderen nützlich sein. Er fand sogar Trost in dem Gedanken, dass den Menschen, die er liebte, der Schmerz und das Elend, dem er jeden Tag im Lager ausgesetzt war, erspart geblieben waren. Deine heimliche Kraft ist die Möglichkeit, deinen Verstand zu nutzen und Entscheidungen zu treffen, wie limitiert oder geringfügig sie auch sein mögen. Denke einmal an die Bereiche in deinem Leben, wo du deiner Verpflichtungen wegen unter Druck stehst oder fühlst, dass etwas von dir erzwungen wird. Welche Entscheidungen stehen dir jeden Tag frei? Du wirst erstaunt sein, wie viele es tatsächlich sind. Nutzt du sie denn? Siehst du die positiven Seiten? Lass dich nicht vom Schicksal täuschen. Niemand wird von der Schicksalsgöttin niedergeschmettert, der sich nicht zuvor schon von ihr hat täuschen lassen. Diejenigen, die in guten Zeiten nicht in Saus und Braus leben, stehen nicht vor zerplatzten Seifenblasen, wenn sich die Dinge ändern. In jedweder Situation behält der ausgeglichene Mensch seine rationale Seele unverwundbar, denn vor allem in guten Zeiten beweist er so ihre Stärke gegen Widrigkeiten. Seneca, Trostschrift an seine Mutter Helvia. Im Jahre 41 wurde Seneca aus Rom ins Exil nach Korsika verbannt. Man kennt die Gründe nicht genau, doch Gerüchten zufolge soll er eine Affäre mit der Schwester des Kaisers gehabt haben. Kurz darauf schickte er seiner Mutter einen Brief, in dem er versuchte, sie zu beruhigen und in ihrem Kummer zu trösten. Doch in vielerlei Hinsicht wird er wohl an sich selbst gedacht und sich selbst gescholten haben wegen dieses unerwarteten Schicksalsschlags, der nicht so leicht zu verkraften war. Es war ihm gelungen, politisch erfolgreich zu sein und auch gesellschaftlich angesehen. Er mag der einen oder anderen Fleischeslust gefrönt haben, doch nun mussten er und seine Familie die Konsequenzen tragen. So wie wir alle die Konsequenzen tragen für unser Verhalten und die Risiken, die wir eingehen. Wie hätten wir reagiert? Wie wären wir damit umgegangen? Zumindest hatte Seneca die Eingebung, seine Mutter zu trösten, anstatt nur sein eigenes Schicksal zu beklagen. Obwohl aus anderen Briefen Senecas hervorgeht, dass er bettelte und alle Hebel in Bewegung setzte, um nach Rom zurückkehren zu dürfen, was ihm schließlich auch gewährt wurde, scheint er den Schmerz und die Schande, im Exil leben zu müssen, ganz gut verkraftet zu haben. Die Philosophie, die er über viele Jahre hin studiert hatte, hatte ihn für solche Widrigkeiten vorbereitet und gab ihm die Willenskraft und Geduld, die nötig waren, abzuwarten. Als das Schicksal ihm wieder gnädig war und er wieder an der Macht saß, hinderte die Philosophie ihn daran, diese Situation als selbstverständlich anzusehen oder davon abhängig zu werden. Das war auch gut so, denn Fortuna hatte eine weitere Schicksalswendung für ihn vorgesehen. Als der neue Kaiser seinen Zorn auf Seneca entlud, hatte die Philosophie ihn bereits gewappnet. Fürchte nichts als die Furcht. Doch es gibt keinen Grund zu leben und kein Ende unserer Misere, wenn unsere Ängste Überhand nehmen. Seneca, moralische Briefe. Zu Beginn jener Wirtschaftsmisere, die als die große Depression in die Geschichtsbücher eingegangen ist, wurde ein neuer Präsident namens Franklin Delano Roosevelt eingeschworen und hielt seine erste Antrittsrede im Amt. Er war der letzte Präsident im Amt, bevor das 20th Amendment, der 20. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, ratifiziert wurde. Und so war es Roosevelt nicht möglich, vor März sein Amt anzutreten, was bedeutete, dass ein Land monatelang ohne eine Führung auskommen musste. Panik lag in der Luft. Die Banken steckten in der Krise. Die Menschen hatten Angst. Vor der Zukunft? In dieser berühmten Rede sagte Roosevelt, dass es nichts zu fürchten gab als die Furcht selbst. Doch es lohnt sich, die gesamte Passage noch einmal zu zitieren, denn sie lässt sich auf so vieles anwenden, womit wir uns im Leben befassen müssen. Lassen Sie mich meine feste Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass das Einzige, was wir fürchten müssen, die Furcht selbst ist. Sie ist eine namenlose, unlogische, ungerechtfertigte Angst, die jene Anstrengungen paralysiert, die wir brauchen, um aus einem Rückzug einen Vormarsch zu machen. Die Stoiker wussten, dass man die Angst fürchten muss, weil sie viel Schaden hervorruft. Die Dinge, die wir fürchten, verblassen im Vergleich zu dem Schaden, den wir uns und anderen zufügen, während wir gedankenlos und wie wild alles tun, um diese zu vermeiden. Eine wirtschaftliche Depression ist schlimm, doch eine Börsenpanik ist schlimmer. Eine heikle Situation wird nicht leichter, wenn wir Angst zulassen. Angst macht alles nur schwieriger. Darum müssen wir der Angst widerstehen und sie bekämpfen, wenn wir die Situation verändern wollen. Bereite dich vor, wenn die Sonne scheint. Hier ist eine Lektion, um den Eifer deines Verstandes zu prüfen. Verbringe eine Woche mit dem magersten und einfachsten Essen, Kleide dich spärlich in schlichten Lumpen. Und dann frage dich, ob dies wirklich das Schlimmste ist, was du zu befürchten hast. Wenn die Zeiten gut sind, dann solltest du dich bereit machen für die schwierigeren Phasen in der Zukunft. Denn während Fortuna uns hold ist, können wir unsere Verteidigung gegen ihre Attacken aufbauen. Deshalb üben die Soldaten zu Friedenszeiten, bauen Bunker, obwohl kein Feind in Sicht ist, und strapazieren sich, obwohl niemand angreift, damit sie nicht müde werden, wenn es soweit ist. Seneca, Moralische Briefe. Wie wäre es, wenn du an einem Tag im Monat die Auswirkungen von Armut, Hunger, Vereinsamung oder was auch immer du fürchtest, ausprobierst? Nach dem ersten Schock der Umstellung würde es sich normal anfühlen und dir gar nicht mehr so furchtbar erscheinen. Es gibt jede Menge missliche Situationen, auf die man sich vorbereiten, und viele Probleme, die man im Vorhinein vermeiden kann. Stell dir vor, du hättest kein heißes Wasser mehr zu Hause. Stell dir vor, man hätte dein Portemonnaie gestohlen. Stell dir vor, deine komfortable Matratze wäre weg und du müsstest jetzt auf dem Boden schlafen. Oder dein Auto wird dir weggenommen und du musst jetzt zu Fuß überall hin. Stell dir vor, du hast deinen Job verloren und musst nach einem neuen suchen. Denke nicht bloß über diese Situationen nach, sondern lebe sie. Und tu es jetzt, solange es dir gut geht. Wie sagte Seneca noch? Besonders in den Zeiten, wo die Sorgen dir nichts anhaben können, solltest du deine Seele stählen, weit bevor die Gefahr für große Sorgen sich auftut. Wenn du willst, dass ein Mann sich der Krise stellt, anstatt zu fliehen, dann übe mit ihm, bevor sie kommt. Wie würde weniger aussehen? Lass es uns zur Gewohnheit werden, ohne große Gesellschaft essen zu gehen, uns an weniger Sklaven zu gewöhnen, Kleidung nur zu kaufen, wenn wir sie brauchen, und in bescheideneren Verhältnissen zu leben. Seneca, von der Ruhe des Gemüts. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der auch für seine stoischen Weisheiten bekannt ist, war einer der renommiertesten Autoren, bis Hitler jäh seine Karriere zerstörte und ihn ins Exil trieb. Es ist ein trauriger, aber ewig gültiger Rhythmus im Lauf der Geschichte. Wichtige Männer werden aus ihrem Amt getrieben, weil sie für ihre Überzeugungen einstehen, und später bewundern wir sie für ihren Mut. Zahllose hart arbeitende und wohlhabende Paare geben all ihr Geld zwielichtigen Finanzgaunern. Jemand wird ungerechtfertigterweise eines Verbrechens angeklagt und erst Jahre später freigesprochen. Wir können jederzeit von unserem Platz gestoßen werden und müssen dann lernen, mit weniger klarzukommen. Weniger Geld, weniger Anerkennung, weniger freien Zugang, weniger Ressourcen. Auch im Alter müssen wir uns mit weniger begnügen. Weniger Mobilität, weniger Energie, weniger Freiheit. Doch in gewissem Maße können wir uns darauf vorbereiten, indem wir uns daran gewöhnen, wie es sich anfühlt. Ein Weg, dich vor Schicksalsschlägen zu schützen und dem emotionalen Aufruhr, der sich damit verbindet, besteht darin, heute schon nicht über deine Verhältnisse zu leben. Wir sollten also heute bereits versuchen, uns an weniger Besitz zu gewöhnen und mit weniger zu überleben, damit es uns nicht so sehr trifft, wenn wir jemals gezwungen sind, den Gürtel enger zu schnallen. Sei bodenständig, oder du wirst zu Fall kommen. Zenon sagte stets, dass nichts so abstoßend sei wie Wichtigtuerei, vor allem bei jungen Menschen. Sokrates' berühmter Brief an Demonikos enthält eine Warnung, die jener von Zenon ganz ähnlich ist. In seinem Brief an den Schüler schreibt Isokrates: Sei freundlich zu denen, die an dich herantreten, und niemals hochmütig. Denn selbst Sklaven können überhebliche Arroganz kaum aushalten. Es ist eines der Standardmotive jeglicher Kunst, von antiker Literatur bis zu modernen Kinofilmen, dass ein ungestümer und etwas zu selbstgefälliger junger Mann erst einmal von einem weisen Älteren zurechtgestutzt wird. Es ist ein Klischee und doch eine Tatsache des Lebens. Der Mensch hat die Tendenz, sich selbst zu überschätzen. Er denkt, er habe alles durchschaut und sei damit allen anderen überlegen. Dann wird das Zusammenleben mit einem solchen Menschen derart unangenehm, dass jemand ihm die Augen öffnen muss. Doch diese Art der Konfrontation kann vermieden werden. Wenn die Luftblase sich erst gar nicht aufbläht, braucht auch niemand eine Nadel hineinzustechen. Übermäßiges Selbstvertrauen ist eine große Schwäche und eine Gefahr. Doch wenn du bereits bescheiden bist, braucht niemand dich zurechtweisen. Und die Welt wird mit viel weniger bösen Überraschungen aufwarten. Wenn du bodenständig bleibst, wird niemand dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen müssen. Denn das kann oft schmerzhaft sein. Schützen wir unsere innere Festung vor der Angst? Nein, es sind Ereignisse, die einem Grund zur Angst geben. Wenn jemand anderes Macht über die Ereignisse hat oder sie verhindern kann, dann ist diese Person fähig, Angst auszulösen. Wie wird die Festung zerstört? Nicht durch Schwerter oder Feuer, sondern durch Urteile. Das ist es, wo wir anfangen müssen. Und von dieser Position aus können wir die Festung einnehmen und den Tyrannen stürzen. Epiktet, Lehrgespräche. Die Stoiker haben ein fabelhaftes Konzept, das der inneren Zitadelle. Diese Festung, so glaubt man, schützt die Seele. Wir mögen zwar physisch verwundbar sein, wir mögen in vielerlei Hinsicht dem Schicksal ausgeliefert sein, doch unser innerster Bereich bleibt uneinnehmbar. Marc Aurel sagte, sogar mehrfach, Dinge können die Seele nicht berühren. Doch die Geschichte hat uns gelehrt, dass man in uneinnehmbare Festungen eben doch gelangen kann, nämlich mit Hilfe von innen. Die Bürger innerhalb der Mauern können die Tore öffnen und die Feinde hineinlassen, wenn sie Opfer von Angst, Gier oder Geiz werden. Das ist es, was viele von uns tun, wenn wir die Nerven verlieren und der Angst zu viel Raum gewähren. Dir wurde eine starke Festung gegeben. Bleibe standhaft. Eine andere Art zu bitten. Versuch einmal auf andere Weise zu bitten und schau, was dann passiert. Anstatt nach einem Weg zu suchen, wie du die Frau in dein Bett bekommst, bitte nach einem Weg, wie du aufhören kannst, Verlangen nach ihr zu verspüren. Anstatt nach einer Lösung zu suchen, wie du jemanden loswirst, bitte nach einer Lösung, wie du aufhören kannst, dich nach seinem Verschwinden zu sehnen. Anstatt nach einem Weg zu suchen, wie du dein Kind nicht verlierst, suche nach einem Weg, die Angst davor zu verlieren. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Gebete sind in erster Linie religiös konnotiert, aber im Leben bittet und betet jeder um alles Mögliche. Wenn wir in einer schwierigen Situation stecken, bitten wir vielleicht innerlich um Hilfe. Nach einer harten Trennung beten wir vielleicht für eine zweite Chance. Während einer Sportveranstaltung sitzen wir auf der Stuhlkante und beten für ein bestimmtes Ergebnis. Komm schon, los, sagen wir. Bitte. Selbst wenn wir uns an niemand Bestimmten richten, beten wir. Doch was wir in diesen Momenten von uns preisgeben, wenn wir ganz für uns und mit großer Hingabe etwas ersehnen, ist, wie unglaublich egoistisch unsere Bitten meistens sind. Wir wollen eine göttliche Intervention, damit unser Leben wie durch Zauberhand etwas einfacher wird. Warum bitten wir nicht um die Kraft und die Ausdauer, die wir brauchen, um das, was getan werden muss, zu erledigen? Warum suchst du nicht nach Einsicht darüber, was du bereits kontrollierst, weil es in deiner Macht steht? Vielleicht sind deine Gebete längst erhört worden. Ein Garten muss gepflegt werden. Übe zunächst, andere nicht wissen zu lassen, wer du bist. Behalte deine Philosophie noch ein bisschen für dich. Es ist so wie mit Feldfrüchten. Der Samen wird erst eine Saison im Dunkeln aufbewahrt und kann dann langsam wachsen, bis die Frucht zu voller Reife gelangt ist. Doch wenn die Ähre wächst, bevor der Halm voll entwickelt ist, wird die Frucht nie reifen. Eine solche Frucht bist du. Wenn du deine Frucht zu früh zeigst, wirst du den Winter nicht überstehen. Epiktet, Lehrgespräche. Nach all dem, was du bisher gehört hast, magst du jetzt vielleicht denken, die Sache ist großartig, ich hab's verstanden, ich bin ein Stoiker. Aber so einfach ist das nicht. Nur weil du mit dieser Philosophie übereinstimmst, bedeutet das nicht, dass die Wurzeln bereits in deinem Verstand verankert sind. Bücher zu nutzen, damit man sich schlau anhört, oder eine große Bibliothek zu besitzen, um andere zu beeindrucken, das ist wie wenn man seinen Garten bloß hegt, um den Nachbarn zu imponieren. Willst du mit deinem Garten eine Familie ernähren? Das ist eine nutzbringende Beschäftigung. Die Samen des Stoizismus bleiben lange unter der Erde. Verrichte die nötigen Arbeiten, um sie zu hegen und zu pflegen. Dann werden sie, ebenso wie du, bereit und widerstandsfähig genug sein für die langen, harten Winter des Lebens. Jeder kann Glück haben, nicht jeder kann durchhalten. Erfolg kommt zum kleinen Mann und dem, der wenig Talent hat. Doch das besondere Merkmal einer großen Persönlichkeit ist, dass sie über die Desaster- und Panikattacken des menschlichen Lebens triumphiert. Seneca von der Vorsehung. Vielleicht kennst du Menschen, die in ihrem Leben unglaublich viel Glück gehabt haben. Vielleicht haben sie in der genetischen Lotterie gewonnen oder sind einfach ohne Probleme durch die Schulklassen gesegelt und haben Karriere gemacht. Obwohl sie nie etwas geplant haben, obwohl sie waghalsige Entscheidungen getroffen haben, obwohl sie von einer Sache zur nächsten springen, haben sie es geschafft, ohne jegliche Blessuren durchzukommen. Wie heißt das Sprichwort? Das Glück ist mit den Dummen. Es ist völlig normal, solche Leute ein bisschen zu beneiden. Auch wir wollen, dass uns im Leben alles in den Schoß fällt. Zumindest denken wir das. Aber ist so ein einfaches Leben denn wirklich bewundernswert? Jeder kann Glück haben. Ein nichtsahnender Glückspilz zu sein, ist keine große Kunst und keiner würde darin Größe sehen. Doch wie sieht es aus mit jemandem, der alle Schwierigkeiten durchsteht, der weitermacht, wenn andere aufhören, der sein Ziel mit harter Arbeit und Ehrlichkeit erreicht? Das ist bewundernswert, denn es ist das Ergebnis von Standhaftigkeit und Belastbarkeit, nicht etwas, das ihm per Geburt zufiel oder sich per Zufall ereignete. Jemand, der nicht nur die äußeren Hindernisse überwand, sondern auf dem Weg auch Meister seiner selbst und seiner Gefühle wurde. Das ist viel beeindruckender. Ein Mensch, der ein schweres Schicksal hat, es annimmt und dennoch triumphiert? Das ist wahre Größe. Wie man mit negativen Menschen umgeht. Was, wenn mich jemand verachtet? Lass ihn. Ich werde sicherstellen, dass ich nichts Verachtenswertes sage oder tue. Was, wenn jemand mich hasst? Lass ihn. Ich werde sicherstellen, dass ich zu allen gütig und freundlich bin. Und ich werde bereit sein, selbst dem, der mich hasst, zu beweisen, dass er sich irrt. Nicht durch Kritik oder um mit meiner Geduld anzugeben, sondern von Herzen und mit guten Absichten. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Wenn jemand eine ausgesprochen kritische Meinung zu etwas hat, sagt das meist mehr über die Person aus, als über das oder denjenigen, auf den oder das sich die Meinung bezieht. Das ist augenscheinlich so, wenn es um negative Gefühle anderen Menschen gegenüber geht, etwa Missgunst oder Verachtung. Verwunderlich ist nur, dass sich diese verurteilenden Menschen insgeheim zu denen hingezogen fühlen, die sie behaupten zu hassen. Deshalb gibt es für den Stoiker zwei Dinge, die er tut, wenn er auf Hass oder negative Meinungen stößt. Er fragt sich, kann ich diese Meinung beeinflussen? Wenn es eine Möglichkeit gibt, sie zu verändern, dann tu es. Doch wenn das nicht der Fall ist, dann akzeptiere diesen Menschen so, wie er ist. Doch hasse nie jemanden, der dich hasst. Wir haben schon genug um die Ohren. Wir haben nicht die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was die anderen denken, selbst wenn es um uns geht. Wie man Schmerzen vermeidet. Wenn du Schmerzen erleidest, denke daran, es ist nichts, wofür du dich schämen musst, und es kann deine Vernunft nicht schmälern oder dich davon abhalten, rational und zum Wohle des Gemeinwesens zu handeln. In den meisten Fällen hilft der Ausspruch von Epikur, der besagt, dass Schmerzen weder unerträglich noch unendlich sind. Also denke an diese Grenzen und überschreite sie nicht noch in deiner Fantasie. Bedenke, dass viele Ärgernisse eigentlich versteckte Schmerzen sind, zum Beispiel Erschöpfung, Fieber und Appetitlosigkeit. Wenn sie dir zu schaffen machen, sage dir, dass du den Schmerzen nachgibst. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Im Jahr 1931, während einer Reise nach New York City, wurde Winston Churchill von einem Auto angefahren, dessen Geschwindigkeit mehr als 30 Meilen pro Stunde betrug. Ein Augenzeuge war überzeugt davon, dass Churchill, der gerade die Straße hatte überqueren wollen, das nicht überleben konnte. Churchill verbrachte gut 8 Tage mit gebrochenen Rippen und einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Irgendwie war er bei Bewusstsein geblieben. Als die Polizei ihn verhörte, betonte Churchill mehrmals, dass es einzig und allein seine Schuld gewesen und dem Fahrer nichts anzulasten sei. Später besuchte der Fahrer Churchill im Krankenhaus. Als Churchill erfuhr, dass der Fahrer wegen des Unfalls seine Stelle verloren hatte, bot er ihm, dem Mann, der ihn fast getötet hatte, Geld an. Die Sorge, dass die Berichterstattung über den Unfall die Chancen des Mannes, einen neuen Job zu finden, verringern könnten und wie dem Mann zu helfen sei, beschäftigte ihn mehr als seine eigenen Schmerzen. »Die Natur ist gnädig«, schrieb er später in einem Zeitungsartikel über die Erfahrung. »Sie prüft ihre Kinder, ob Mensch oder Tier, nicht mehr als zumutbar. Nur dann, wenn die Grausamkeit des Menschen dazwischenkommt, machen sich höllische Qualen bemerkbar. Was alles andere betrifft, lebe gefährlich, nimm die Dinge, wie sie kommen, fürchte nichts, alles wird gut.« In den Folgejahren wurden Churchill und die ganze Welt Zeugen der schlimmsten Höllenqualen, die Menschen überhaupt zu erfinden fähig sind. Doch er und viele unserer Vorfahren überlebten auch dies. Denn mit den Worten Epikurs, nichts ist unendlich. Man muss nur stark und barmherzig genug sein, um es durchzustehen. Der Wille ist flexibel. Denke daran, deine Meinung zu ändern und dich von jemandem verbessern zu lassen, erfolgt in Übereinstimmung mit deinem freien Willen. Denn die Handlung ist allein deine. Sie soll ihren Sinn erfüllen, entsprechend deinem Impuls, deinem Urteil und, ja, auch entsprechend deiner Intelligenz. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Wenn du dir etwas vorgenommen hast, bringst du es dann auch immer zu Ende? Falls ja, ist das eine beeindruckende Leistung. Doch lasse dich nicht zum Gefangenen deiner eigenen Willenskraft machen, sonst wird aus diesem Vorteil eines Tages ein Nachteil. Die Bedingungen können sich verändern. Es kommen neue Tatsachen zum Vorschein. Es ergeben sich neue Umstände. Wenn du dich ihnen nicht anpassen kannst, wenn du einfach weitermachst wie bisher, unfähig, die neuen Informationen aufzunehmen und dich anzupassen, dann bist du nicht besser als ein Roboter. Es geht nicht darum, einen eisernen Willen zu haben, sondern einen anpassungsfähigen Willen. Einen, der den Verstand benutzt, um seine Wahrnehmungen, seine Impulse und Urteile zu überprüfen und der effektiv handelt, mit dem richtigen Ziel vor Augen. Sich zu ändern und anzupassen ist keine Schwäche. Flexibilität ist ein Zeichen von Stärke. Tatsächlich ist es eine Kombination aus Flexibilität und innerer Stärke, was uns widerstandsfähig und unaufhaltbar macht. Das Leben ist kein Tanz. Die Kunst des Lebens ähnelt mehr einem Ringkampf als einem Tanz, denn für ein kunstvolles Leben muss man stets gewappnet sein, plötzliche und unerwartete Angriffe abzuwehren. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Das Leben wird gerne als ein Tanz beschrieben. Es gilt, biegsam und beweglich zu sein und sich von der Musik tragen zu lassen. Man muss sich auf seinen Partner einstellen, mitfühlen und ihm folgen. Doch jeder, der sich an einer schwierigen Herausforderung versucht hat, sei es ein Wettbewerb oder sich gegen Konkurrenten durchzusetzen, weiß, dass diese Tanzmetapher nicht ausreicht. Niemand kommt mitten in der Vorführung auf die Bühne und greift den Tänzer an. Ein Tänzer wird niemals von einem Rivalen gewürgt oder unterjocht. Bei einem Ringkämpfer sieht das schon ganz anders aus. Schwierigkeiten und Unerwartetes sind Teil seiner Kunst. Sein Sport ist ein Kampf, genauso wie das Leben. Er kämpft sowohl gegen seinen Widersacher als auch gegen sich selbst, seine eigenen Grenzen, Emotionen und gegen sein Training. Im Leben, ebenso wie beim Ringen, braucht man mehr als grazile Bewegungen. Wir müssen uns einer harten Schule unterziehen und einen unbezwingbaren Siegeswillen aneignen. Philosophie ist der Stahl, an dem wir diesen Willen schleifen und unser Vorhaben stärken. Behalte die Fassung, behalte die Beherrschung. Wenn es den Anschein hat, dass die Umstände dich in ein Chaos stürzen wollen, sieh zu, dass du schnell die Selbstbeherrschung wieder erlangst. Lass dich nicht länger als nötig aus deinem Rhythmus bringen. Du kannst im Takt bleiben, wenn du immer wieder dorthin zurückkehrst. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Es wird immer Momente geben, wo wir unversehens die Beherrschung verlieren. Nicht nur in unvorhersehbaren, furchtbaren und bitteren Momenten, wie bei einem terroristischen Angriff oder einer Massenpanik an der Börse, sondern auch bei kleineren, unerwarteten Ereignissen. Deine Autobatterie funktioniert nicht mehr, dein Freund sagt in letzter Minute ab, du fühlst dich plötzlich unwohl. Solche Situationen bringen auf einmal alles durcheinander. Wir haben unsere Annahmen über die Welt und darauf basierend haben wir Pläne geschmiedet. Nun ist alles wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Unsere Annahmen, unsere Planung, unser Verständnis der Dinge. Das ist in Ordnung. So etwas kommt vor. Wenn eine Reihe von Infanteristen plötzlich angegriffen wird, ist das Wichtigste, dass kein Chaos ausbricht. Ein klassischer Musiker wird sich vielleicht auch mal mit technischen Problemen auseinandersetzen müssen und verliert dann seinen Stammplatz. Das Einzige, was zählt, bei beiden Beispielen, ist, dass man so schnell wie möglich wieder seinen alten Platz einnimmt. Dasselbe gilt heute auch für dich. Vielleicht bringt ein neues Ereignis deine Ordnung und deinen Frieden durcheinander. Gut, reiß dich am Riemen und komm auf deinen Platz zurück. ohne Fleiß kein Preis. Schwierigkeiten entblößen den Charakter eines Menschen. Wenn du also vor einer Herausforderung stehst, denke daran, dass Gott dir gerade einen jüngeren Sparringpartner zuteilt, wie ein Sporttrainer das auch tut. Warum? Wer ein Olympionike werden will, muss sich anstrengen. Ich finde, niemand hat eine bessere Herausforderung als du, wenn du sie nur nutzen würdest, so wie ein Athlet sich den jüngeren Sparringpartner zunutze macht. Epiktet. Lehrgespräche. Die Stoiker benutzten sehr gern Metaphern aus der Olympiade, vor allem des Ringkampfes. Wie wir sahen sie Sport als eine schöne Freizeitbeschäftigung, aber auch als Übung an, bei der man sich auf die Herausforderungen, die einem unweigerlich im Leben begegnen, vorbereiten kann. General Douglas MacArthur sagte einmal, die Worte wurden später in der Turnhalle von West Point verewigt, auf den Feldern des freundlichen Wettstreits werden die Samen gesät, die später auf anderen Feldern, an anderen Tagen, die Früchte des Sieges tragen. Jeder ist schon einmal von einem Gegner besiegt worden oder war frustriert, weil ein anderer Fähigkeiten oder Attribute hat, die ihm fehlen. Körpergröße, Schnelligkeit, gute Augen, was auch immer. Wie wir auf diesen inneren Zwiespalt reagieren, sagt viel über uns als Sportler wie als Menschen aus. Nehmen wir die Gelegenheit wahr, etwas zu lernen und uns zu verbessern? Sind wir frustriert und beschweren uns? Oder schlimmer noch, sagen wir das Spiel ab und suchen ein einfacheres, eines, bei dem wir uns gut fühlen, anstatt herausgefordert zu werden? Große Persönlichkeiten vermeiden solche Prüfungen ihrer Fähigkeiten nicht. Im Gegenteil, sie suchen sie, denn an ihnen können sie nicht bloß ihre Größe messen. Diese Prüfungen sind der Weg zu Größe. Die sicherste Festung. Denke daran, dein Leitprinzip wird unbesiegbar, wenn du dich darauf fokussierst und dich darauf beschränkst, sodass es nichts gegen seinen eigenen Willen tun wird, selbst wenn seine Haltung irrational ist. Um wie viel unbesiegbarer bist du dann, wenn deine Urteile sorgsam und rational gefällt wurden? Deshalb ist ein Geist, der ohne Leidenschaften ist, eine uneinnehmbare Festung. Zu keiner Zeit kann ein Mensch eine sicherere Zuflucht finden. Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. Bruce Lee gab einmal eine interessante Behauptung von sich. Ich fürchte nicht den Mann, der einmal 10.000 Tritte geübt hat, sondern ich fürchte den Mann, der 10.000 Mal einen Tritt geübt hat. Wenn wir eine Handlung so oft wiederholen, dass sie selbstverständlich wird, ohne dass wir darüber nachdenken, dann können wir jederzeit auf sie zurückgreifen. Kampfkunst und Kampf ist ein Training mit wohldurchdachten Bewegungsabläufen. Wir denken manchmal, Soldaten seien wie Maschinen, doch tatsächlich haben sie ein ganzes Muster an Verhaltensabläufen einstudiert. Das können wir auch. Wenn Marc Aurel sagt, wir könnten mit unserem Verstand an einen Ort vordringen, an dem er nichts gegen seinen eigenen Willen tun wird, selbst wenn seine Haltung irrational ist, so meint er damit, dass du mit der richtigen Übung deine Angewohnheiten ändern kannst. Übe dich darin, deine Wut zu unterdrücken, und du wirst nicht mehr so schnell wütend werden. Übe dich darin, Klatsch und Tratsch zu vermeiden, und du wirst nicht mehr hineingezogen. Übe jegliche deiner Gewohnheiten, und in schwierigen Zeiten kannst du, ohne darüber nachzudenken, auf diese Gewohnheiten zurückgreifen. Überlege, auf welche Verhaltensweisen du gerne würdest zurückgreifen können. Wie viele davon hast du nur einmal geübt? Übe sie heute zweimal. Es könnte auch dich treffen. Ein Unglück wird noch dadurch erschwert, dass es unerwartet kommt, und Überraschungen haben immer schon den Schmerz erhöht. Daher sollte uns nie etwas Unerwartetes geschehen. Wir sollten im Vorhinein schon immer alles bedenken, nicht nur den normalen Lauf der Dinge, sondern das, was sonst noch möglich wäre. Denn gibt es irgendetwas im Leben, das Fortuna nicht vom hohen Ross stürzt, wenn ihr danach isst? Seneca, Moralische Briefe. Im Jahre 64, während der Regierungszeit Neros, legte ein Feuer nahezu die gesamte Stadt Rom in Schutt und Asche. Die Bürger der französischen Stadt Lyon schickten Geld, um den Opfern zu helfen. Im Folgejahr wurde Lyon plötzlich von einem schlimmen Feuer heimgesucht, woraufhin Nero nun den Opfern eine ebenso große Geldsumme schickte. Da Seneca das Ereignis in einem Brief an einen seiner Freunde erwähnt, muss ihn die poetische Dimension der Geschichte berührt haben. Wie eine Stadt einer anderen hilft und kurz darauf vom selben Schicksal getroffen wird. Wie oft erleben wir so etwas? Wir trösten einen Freund, der eine Trennung durchmacht, und sind überrascht, wenn unsere eigene Beziehung in die Brüche geht. Wir müssen uns innerlich darauf vorbereiten, dass das Schicksal extreme Wendungen nehmen kann. Wenn du das nächste Mal für einen guten Zweck spendest, denke nicht nur daran, was du anderen Gutes tust, sondern bedenke, dass du vielleicht selbst eines Tages solche Hilfe wirst in Anspruch nehmen müssen. Soweit wir wissen, hat Seneca wirklich nach diesem Motto gelebt. Knapp ein Jahr, nachdem er diesen Brief geschrieben hatte, wurde er fälschlicherweise beschuldigt, sich gegen Nero verschworen zu haben. Der Preis? Seneca wurde zum Selbstmord gezwungen. Der Historiker Tacitus beschreibt diese Szene und schildert, wie Senecas engste Freunde wehklagten und Einspruch gegen das Urteil erhoben. »Wo«, soll Seneca sie mehrfach gefragt haben, »sind eure philosophischen Maximen oder die langjährigen Vorbereitungen gegen mögliches Übel? Wer wusste nicht von Neros Grausamkeit?« Will heißen, er wusste, dass auch ihm dieses Schicksal widerfahren konnte. Also war er darauf vorbereitet. Abhängig sein macht verletzlich. Zeige mir einen Menschen, der kein Sklave ist. Der eine ist Sklave der Begierde, der andere der Habgier, der dritte unterwirft sich der Macht, und wir alle sind Sklaven der Angst. Ich könnte dir einen Konsul zeigen, der Sklave einer kleinen alten Frau ist. Ein Millionär, der sich einer Putzfrau versklavt. Keine Knechtschaft ist erbärmlicher als die selbst auferlegte. Seneca, Moralische Briefe. Auf irgendeine Weise sind wir alle abhängig. Wir hängen von unseren Routinen ab, unserem Kaffee, unserem Komfort, der Anerkennung von jemand anderem. Eine solche Abhängigkeit bedeutet, dass wir keine Kontrolle über unser Leben haben. Die Abhängigkeit beherrscht uns. Jeder, der wirklich frei sein will, sagte Epiktet, wird nicht etwas begehren, das unter der Kontrolle von jemand anderem ist, es sei denn, er möchte ein Sklave sein. Das, wofür wir Gefühle empfinden, kann uns jederzeit plötzlich genommen werden. Unsere Routinen können unterbrochen werden. Der Arzt kann uns den Kaffee verbieten. Wir können uns plötzlich in unbequemen Situationen wiederfinden. Daher müssen wir uns selbst stärken, indem wir unsere Abhängigkeiten prüfen, bevor sie zu groß werden. Kannst du einen Tag lang ohne dieses oder jenes auskommen? Hältst du einen Monat lang eine Diät durch? Kannst du dem Drang widerstehen, dein Telefon zu schnappen und jetzt diesen Anruf zu tätigen? Hast du schon einmal kalt geduscht? Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es gar nicht so schlimm. Bist du jemals den alten Wagen eines Freundes gefahren, während dein schickes Auto in der Werkstatt war? War es denn so schrecklich? Mache dich frei von deiner Abhängigkeit von Komfort und Gemütlichkeit, sonst wird dich deine Verwundbarkeit eines Tages in die Knie zwingen. Wofür man sich eine Auszeit nimmt. Freizeit ohne Studium ist wie der Tod, ein Grab für einen Lebenden. Seneca, moralische Briefe. Du hast dir deinen Urlaub verdient. Du arbeitest hart. Du opferst dich. Du forderst dich selbst. Es ist Zeit für eine Pause. Ab in den Flieger, ins Hotel einchecken und dann an den Strand. Aber vergiss nicht, ein Buch mitzunehmen. Und zwar keine billige Strandlektüre. Genieße diese Auszeit wie ein Dichter. Sei nicht faul, sondern genieße aktiv. Beobachte deine Umwelt. Nimm alles auf, damit du deinen Platz im Universum besser verstehen kannst. Gönne dir immer mal wieder einen Tag Auszeit vom Büro, aber gönn dir nie einen Tag Auszeit vom Lernen. Vielleicht ist es dein Ziel, so viel Geld zu verdienen, dass du früher in Rente gehen kannst. Gut für dich. Aber das Ziel im Rentenalter sollte nicht sein, sich auf die faule Haut zu legen oder die verbliebene Lebenszeit abzusitzen. So einfach das einem auch erscheinen mag. Stattdessen solltest du dich jetzt dem widmen, was deine wahre Berufung ist, jetzt, wo die große berufliche Ablenkung nicht mehr stören kann. Den ganzen Tag herumsitzen und nichts tun? Ohne Ende Fernsehen oder durch die Weltgeschichte gondeln, damit du alle besichtigten Orte von der Liste abhaken kannst? Das ist kein Leben. Das ist auch keine Freiheit. Was wird der Wohlstand aufdecken? Denn selbst der Frieden an sich wird mehr Grund zur Sorge liefern. Noch nicht einmal sichere Umstände werden dich beruhigen können, wenn dein Geist erst einmal in Schock versetzt wurde. Wenn er sich die blinde Panik erst einmal angewöhnt hat, kann er nicht mehr für seine eigene Sicherheit sorgen. Denn so vermeidet er die Gefahr nicht wirklich. Er flieht bloß vor ihr. Doch wenn wir ihr den Rücken kehren, sind wir noch größeren Gefahren ausgeliefert. Seneca, moralische Briefe. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, Geld ändere die Menschen nicht, es mache sie nur noch mehr zu dem, was sie sind. Robert Caro hat geschrieben, Macht korrumpiert nicht, sie entblößt. In gewisser Weise ist es mit Wohlstand, finanziellem und persönlichem Wohlergehen ebenso. Wenn dein Verstand schon in eine bestimmte Richtung geprägt ist, du etwa, wie in Senecas Beispiel, schnell in Panik gerätst, dann macht es keinen Unterschied, wie gut die Dinge um dich stehen. Du bist immer noch auf Panik eingestellt. Du wirst nach wie vor Dinge finden, über die du dir Sorgen machen kannst, und du wirst immer noch unglücklich sein. Vielleicht mehr als vorher, weil du jetzt mehr zu verlieren hast. Darum ist es töricht, auf ein günstiges Schicksal zu hoffen. Wenn du dir überhaupt etwas erhoffen solltest, dann lass es eine Charakterstärke sein, die sogar in guten Zeiten noch aufblüht. Noch besser wäre es, auf diese charakterliche Stärke und auf dein Selbstvertrauen hinzuarbeiten. Bedenke jede deiner Handlungen und Gedanken. Betrachte sie wie Bausteine deines unzerstörbaren Charakters. Dann arbeite daran, jeden einzelnen Baustein zu stärken und ihm Bedeutung zu geben. Du hast den Trumpf in der Hand. Wie passend, dass die Götter nur die mächtigste aller Fähigkeiten in unsere Kontrolle gegeben haben, jene, die alle anderen reguliert. Die Fähigkeit, äußere Erscheinungen richtig zu nutzen. Und wie gut, dass sie uns sonst nichts gaben. Wollten sie uns einfach nicht noch mehr geben? Ich denke, wenn es möglich gewesen wäre, hätten sie uns mehr gegeben. Aber es war nicht möglich. Epiktet, Lehrgespräche. Wir können auf den nächsten Tag schauen und darüber verzweifeln, was wir alles nicht unter unserer Kontrolle haben. Andere Menschen, unsere Gesundheit, das Wetter, das Ergebnis eines Projektes, sobald wir es aus den Händen geben. Oder wir schauen auf den nächsten Tag und freuen uns über das eine Element, das wir beherrschen, die Fähigkeit zu entscheiden, was etwas bedeutet, was auch immer es sei. Diese zweite Option bietet uns die ultimative Macht. Sie ist eine wahre und ehrliche Form der Kontrolle. Wenn du andere Menschen unter deiner Kontrolle hättest, würdest du dann nicht auch von jemandem kontrolliert? Stattdessen wurde dir die fairste und nützlichste aller Trumpfkarten in die Hände gegeben. Du magst zwar äußere Gegebenheiten nicht kontrollieren können, aber du hast die Fähigkeit zu entscheiden, wie du auf diese Gegebenheiten reagieren willst. Es liegt an dir allein, was jedes äußere Ereignis für dich bedeutet. Das gilt auch für eine schwierige Situation, der du dich vielleicht jetzt gerade stellen musst. Doch wenn du die Sache richtig angehst, wirst du merken, dass diese Trumpfkarte alles ist, was du brauchst. Du brauchst eigentlich nur wenig. Nichts kann die Habgier befriedigen, doch schon ein kleiner Schritt kann die Natur befriedigen. Und so bringt die Armut eines im Exil Lebenden ihm kein Unglück, denn kein Ort im Exil ist so karg, dass ein Mensch sich dort nicht versorgen könnte. Seneca, Trostschrift an seine Mutter Helvia. Es kann ganz hilfreich sein, einmal darüber nachzudenken, was du früher für normal gehalten hast. Denke an dein erstes Gehalt, wie hoch dir die Summe damals vorkam, oder deine erste Wohnung mit eigenem Schlafzimmer und Bad und die ersten Nudelsuppen, die du in deiner Küche geschlürft hast. Heute bist du erfolgreicher und würdest so nicht mehr leben wollen. Wahrscheinlich willst du sogar noch mehr als das, was du bereits hast. Doch es ist erst wenige Jahre her, da haben dir diese einfachen Lebensverhältnisse nicht nur ausgereicht, du fühltest dich sogar großartig. Wenn wir erfolgreich werden, vergessen wir, wie stark wir einmal waren. Wir haben uns so an all das gewöhnt, was wir besitzen, dass wir denken, wir könnten nicht ohne es leben. Und dabei rede ich nur von komfortablen Friedenszeiten. Während der beiden Weltkriege mussten unsere Eltern und Großeltern mit Rationen für Gas, Butter und Strom zurechtkommen. Und es ging ihnen gut. Genauso wie es dir gut ging, damals, als du noch nicht so viel besessen hast. Erinnere dich heute daran, dass es nicht schlimm wäre, wenn die Dinge plötzlich schief laufen würden. Du brauchst eigentlich nur wenig. Es gibt kaum etwas, das wirklich dein Überleben bedrohen könnte. Denke darüber nach und dann passe deine Sorgen entsprechend an. Du kannst mich nicht berühren. Wenn du Hand an mich legst, wirst du meinen Körper fassen, aber mein Geist wird bei Stilpo bleiben. Zenon. Zenon behauptet, nicht über magische Kräfte zu verfügen, sondern er stellt einfach fest, dass sein Körper zwar misshandelt werden kann, die Philosophie, die ihm sein Lehrer Stilpo nahegebracht hat, aber seinen Verstand wie eine innere Festung schützt, deren Tore nie von außen durchbrochen werden können. Man kann sich höchstens ergeben. Ein Beispiel wäre der Boxer Reuben Hurricane Carter, der fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt wurde und fast 20 Jahre im Gefängnis verbrachte. Er pflegte zu sagen, »Ich erkenne die Existenz des Gefängnisses nicht an. Es existiert für mich nicht.« Natürlich existierte das Gefängnis, und er war ja auch dort eingesperrt. Doch er weigerte sich, seine Gedanken davon beeinflussen zu lassen. Diese Macht hast du auch. Hoffentlich musst du diese Geisteskraft niemals in einer Situation anwenden, wo dir Gewalt oder ein großes Unrecht angetan werden. Doch egal, in welcher unwägbaren Situation du dich auch befinden magst, diese Macht ist da. Was auch immer deinem Körper geschieht, was auch immer die Welt von außen an dich heranträgt, Dein Verstand kann philosophisch bleiben. Er gehört immer noch dir. Er ist unberührbar. Und deswegen bist du es in gewisser Hinsicht auch.